Telekom Kabinenfernsprecher Cottbusser Damm 77 Höhe Zickenplatz an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört neben etwas Müll ein Suchschild eines Elektro-CD-Videoreparateurs, der defekte Geräte sucht, sowie ein Hinweisschild zur Reduzierung des Kommunismus. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi!